ihr die Kumpanen aus demselben Viertel voller Russ, aus gleichen grauen Reihen Häusern und aus gleichem Guss. Mit gleicher Gier nach hellen Häusern rasen Chrom und Kies, nach schlanken Frauen Kachelbart, Kumpanen, die ihr dies fast alle heute habt und nur noch ungern rückwärts seht, wenn ihr euch trefft per Zufall, irgendwo zusammensteht, von neuen Dingen sprecht und über alte Witze lacht. Und einer von euch fragt, wer weiß, was Horst die Schmantow macht. Kumpanen, dann fällt euch ein, ihr wolltet mal genau wie Horst die Schmantow sein. Im passenden Kostüm der Zeit, stets aus dem Ei gepellt, hat ihr mit knappen Gesten eure Träume dargestellt. Der Sohn einer Serviererin, der Hostie schmal und blond, mit jenem Zug zum Höheren um Nase, Kinn und Mund, am Tag, als er ins Viertel kam und abends vor der Tür, in Lederhose, weißem Hemd, auf dem Schifferklavier sein Stückchen spielte, Bergmanns Glück und beim Glück auf Dara, die Locke aus der Stirne warf und in den Himmel sah. Schon da, Kumpanen, fällt's euch ein, da wolltet ihr genau wie Horst die Schmantow sein. Auch als er dann als Fähnleinführer Hand mit Siegelring am Fahrtenmesser das ganz los als Ehrendolch dahink, in Halbschuhen, weißen Söckchen und mit kurzem Tänzeltritt und Wackelhintern neben seinem Fähnlein einherschritt und bald darauf in Uniform auf Sonderurlaub kam, sein Panzerkäppi schief gesetzt, das EK2 abnahm. Es zeigte und erzählte, wie er kurz vor Stalingrad 12 Stalinorgeln, 50 Iwansblatt gefahren hat. Kumpanen, da gesteht euch ein, da wolltet ihr genau wie Horst die Schmantow sein. Auch als er dann im Khaki-Zeug das Gummi quer im Mund mit Bürstenschnitt als Küchenhelfer rosig dick und rund bei Stratmanns an der Ecke stand und Anna Lucky sog, euch Hello Boys begrüßte, schleppend durch das Viertel zog und dann im schweren Ledermantel an einem Tresen stand, Hut im Nacken, Halstuchlose, Bierchen in der Hand. Erzählte, wie er 42, kurz vor Stalingrad, den Drecksack General Paulus in den Arsch getreten hat. Kumpanen, da gesteht euch ein, da wolltet ihr genau wie Horst die Schmantow sein. Auch als er später dann statt Bier nur Möselchen noch trank, den grün changierten Anzug trug auf weichem Krebsolgang, geschmeidig ins Lokal reinkam, am kleinen Finger schwank der Wagenschlüssel, wenn er dann sein Heber-Ribber sank, schließlich im offenen Jaguar mit Mütze, Pfeife, Schal. Ein Mädchen auf dem Nebensitz, sehr blond und braun und schmal, im Schritttempo durchs Viertel glitt, genau vor Stratmanns Haus, mal eben bisschen Gas zu gab, der rechte Arm hing raus. Kumpanen, da gesteht euch ein, da wolltet ihr genau wie Horst die Schmandorf sein. Doch dann verschwand er, niemand wusste, wo er war und blieb, bis eine Illustrierte über Ukalula schrieb. Dort lebte, hieß es, hochgeehrt, ein Weißer und der Wert, ein Häuptling und des Präsidenten einziger Ratgeber. Der stand im Leopardenfell, den Schwanzquast an der Hand, die Fäuste in die Hüften gestemmt und um die Stirn ein Band. Inmitten 30 Weibern, alle nackt und schwarz und prall, ein fetter Horst die Schmandhoff und der lächelte brutal. Kumpanen da, gesteht euch ein, da wolltet ihr nochmal wie Horst die Schmandhoff sein.